50 languages. 85. 85. Fragen, Vergangenheit 1. Fragen, Vergangenheit 1. Wie viel haben Sie getrunken? Wie viel haben Sie getrunken? Wie viel haben Sie gearbeitet? Wie viel haben Sie gearbeitet? Wie viel haben Sie geschrieben? Wie viel haben Sie geschrieben? Wie haben Sie geschlafen? Wie haben Sie geschlafen? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Wie haben Sie den Weg gefunden? Wie haben Sie den Weg gefunden? Mit wem haben Sie gesprochen? Mit wem haben Sie gesprochen? Mit wem haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? Wo sind Sie gewesen? Wo sind Sie gewesen? Wo haben Sie gewohnt? Wo haben Sie gewohnt? Wo haben Sie gearbeitet? Wo haben Sie gearbeitet? Was haben Sie empfohlen? Was haben Sie empfohlen? Was haben Sie gegessen? Was haben Sie gegessen? Was haben Sie erfahren? Was haben Sie erfahren? Wie schnell sind Sie gefahren? Wie schnell sind Sie gefahren? Wie lange sind Sie geflogen? Wie lange sind Sie geflogen? Wie hoch sind Sie gesprungen? Wie hoch sind Sie gesprungen?